lange vor unserer Zeitrechnung gab es am Mittelmeer eine Stadt. Eine stolze Stadt. Sie hatte schöne Häuser. Und Menschen erfüllten sie mit Leben. Diese Stadt hieß Karthago. Das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten. Noch bewohnbar nach dem zweiten. Nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Jahrzehntelang war sie umkämpft. Legionen fielen in sie ein, raubten und brannten alles aus. Bis dass die Stadt im Wind verweht. Ich frag mich, ist denn das normal? War das denn nur in jener Zeit? Es starben Menschen. Will viel erleben noch mit dir.